Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. In wenigen Minuten geht es los. Beethoven, Liszt, Wagner. Das Sinfoniekonzert mit den Augsburger Philharmonikern. Entspannte Vorfreude bei den Zuschauern, gespannte Konzentration hinter der Bühne. Wenn man solistisch zu tun hat, bei mir geht es dann so, dass ich dann verstärkt anfange zu schwitzen und man merkt dann, dass eben das Nervensystem doch auf andere Touren kommt. Michael Koch, Solobassist. Das ist ja das Gefährliche, dass man, wenn man dann auf der Bühne nervös ist, dass man dann zu schnell spielt und das gar nicht richtig beurteilen kann, weil eben, sagen wir, der ganze Apparat, der ganze Puls und so alles schneller arbeitet. Ludwig Hornung, zweiter Konzertmeister. Das Schlimmste ist die Angst vor der Angst. Also wenn man schon ein bisschen drauf wartet und sich denkt, oh, hoffentlich kommt es jetzt nicht. Eva Berschet, zweite Violine. Lampenfieber, die nervöse Anspannung vor einem Auftritt. Für viele eine belastende Begleiterscheinung ihres Berufs. Für Mediziner eine natürliche Reaktion des Körpers und Ausdruck unseres evolutionären Erbes. Unser Körper spult ein Programm ab, das sich seit Millionen von Jahren in Stresssituationen bewährt. Unmittelbar vor einer anspruchsvollen Aufgabe schüttet er Stresshormone aus, die den gesamten Organismus in Alarmbereitschaft versetzen. Ursprünglich geschah das, um sein Überleben zu sichern. Gefahrenbewältigung mittels Flucht oder Angriff. Statt auf in den Kampf heißt es für die Musiker lediglich rein ins Rampenlicht. Verantwortlich für die blitzartige Reaktion ist unser Nervensystem. Ein Hochleistungsnetzwerk aus über 100 Milliarden Nervenzellen, die Informations- und Steuerungszentrale des Körpers. Es hat die Aufgabe, zwischen Innen- und Außenwelt zu vermitteln und sämtliche Funktionen zu steuern. Das Nervensystem ist zugleich die Grundlage für das Bewusstsein und die seelischen und geistigen Fähigkeiten des Menschen. Zwei Gegenspieler ringen im Nervensystem ständig um die Oberhand. Der Leistungsnerv, genannt Sympathikus, und der Ruhenerv oder Parasympathikus. Während der Sympathikus die Aufgabe hat, den Körper zu mobilisieren, sorgt der Parasympathikus für die Erholung des Organismus und dafür, dass seine Energiereserven wieder aufgefüllt werden. Unsere Organe sind von beiden Nervensystemen durchzogen. Unter Leistungsdruck, wie beispielsweise vor einem Auftritt oder einer Prüfung, ist der Sympathikus gefordert. Markus Naumann, Neurologe am Augsburger Zentralklinikum. Der Stressnerv beschleunigt die Herzfrequenz, erhöht den Blutdruck, die Schweißsekretion wird gestartet, schwitzige Hände, feuchte Stirn. Das ist alles ein Ausdruck der Überaktivität des sympathischen Nervensystems. Sympathikus und Parasympathikus gehören zum sogenannten vegetativen Nervensystem. Man nennt das auch das autonome Nervensystem, denn es arbeitet eigenständig, weitgehend der willentlichen Kontrolle entzogen. Ob zum Beispiel der Blutdruck steigt, Insulin ausgeschüttet wird oder der Speichel fließt, lässt sich mit dem Willen nicht beeinflussen. Rund um die Uhr steuert das autonome Nervensystem alle lebenswichtigen Körperfunktionen, regelt den Schlaf- und Wachrhythmus und sorgt dafür, dass sich der Organismus rasch an äußere Bedingungen anpasst. Dem vegetativen Nervensystem gegenüber steht das willkürliche oder somatische Nervensystem. Es versetzt uns in die Lage, uns selbst und unsere Umwelt bewusst wahrzunehmen und die Bewegungen unseres Körpers zu steuern. Alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken oder tasten, wird zunächst als Reiz aufgenommen und dann über Nervenbahnen ans Gehirn weitergeleitet, dort wahrgenommen und verarbeitet. Das Nervensystem lässt sich aber nicht nur als Kombination von willkürlicher, bewusster und unwillkürlicher Funktion betrachten, sondern auch als anatomisch zweigeteilt, erklärt der Neurologe Markus Naumann, in das zentrale und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem setzt sich zusammen aus dem Großhirn, aus den beiden Großhirnhemisphären, aus dem Hirnstamm, aus dem Kleinhirn und aus dem Rückenmark. Alle Nerven außerhalb des Rückenmarkes nennt man periphere Nerven, das heißt vom Austritt aus dem Rückenmark. Wir wissen ja, dass immer zwischen zwei Wirbelkörpern ein Nervenpaar austritt. Also diese Nerven nennt man periphere Nerven, die laufen dann bis in die Extremitäten, bis in die Zehenspitzen. Das periphere Nervensystem durchzieht vom Rückenmark aus den ganzen Körper mit einem feinen Nervennetz. Es reicht bis in die Sinnesorgane und ist auch mit der Muskulatur verbunden. Die Sinneseindrücke leitet das periphere Nervensystem blitzschnell weiter ins zentrale Nervensystem, das lebenswichtige Steuerungszentrum. Dieses veranlasst die Muskeln zu ihren Bewegungen. Das Rückenmark ist verantwortlich für Reflexe. Berühren wir eine heiße Herdplatte, muss die Reaktion darauf sofort erfolgen, ohne Umweg über das Gehirn. Für die komplexe Verarbeitung von Sinnesreizen brauchen wir dagegen das Gehirn. Seine Aufgabe ist es, diese Eindrücke wahrzunehmen, zu analysieren und daraus dann Handlungsanweisungen an die Muskeln abzuleiten. Das Gehirn, genauer das Großhirn, produziert unsere Gedanken, Gefühle und Einstellungen. Eine wichtige Aufgabe des Nervensystems ist die Wahrnehmung und Verarbeitung von Schmerz. Er war für die Griechen in der Antike der bellende Wachhund der Gesundheit. Wenn der Schmerz sich meldet, ist er zumeist ein Warnsignal dafür, dass im Körper etwas nicht stimmt. An der Schmerzverarbeitung sind viele Bereiche beteiligt. In der Haut, in den Gelenken, überall, wo der Körper mit der Außenwelt in Kontakt kommt und verletzt werden kann, befinden sich dicht an dicht Schmerzrezeptoren. Von dort wird der Schmerz weitergeleitet an das Rückenmark und ins Gehirn. Das sogenannte limbische System, unser Gefühlshirn, signalisiert: schnell raus aus der Gefahrenzone. In den sensorischen Feldern wird dann analysiert: wo tut es weh? Wie stark ist der Schmerz? Brennt, drückt oder sticht er? Die gesamte Information geht an das Frontalhirn und wird dort bewertet. Der Schmerzforscher Harald Traue von der Universität Ulm erläutert: Das ist etwas, was nun sehr dem Menschen eigen ist. Wenn wir einen Schmerz haben, dann stellen wir Überlegungen darüber an, wie gefährlich ist das eigentlich, was ich da habe? Was muss ich da tun? Wie lange wird der andauern? Und wenn ich jetzt mich angeschlagen habe, morgens mit dem Fuß gegen den Bettpfosten, dann weiß ich, es tut jetzt saumäßig weh, aber wahrscheinlich merke ich das in einer halben Stunde gar nicht mehr. Also das heißt, das Gehirn schaltet ab und sagt: kein Grund zur Beunruhigung, sei ein bisschen vorsichtig mit deinem Fuß und dann ist wieder gut. Bei Schmerzen springt also ein komplexes System im Nervensystem an. Es ist so vielseitig, dass der Körper auf Schmerzen immer differenziert antwortet. Wir kennen das ja. Stehen wir unter Stress und sind abgelenkt, spüren wir den Schmerz oftmals gar nicht. Erst wenn wir wieder zur Ruhe kommen, fängt es plötzlich an, weh zu tun. Der Schmerzmediziner Harald Traue: Das ist auch eine Gegenregulation gegen den Schmerz, die vom Gehirn ausgeht. In Bewegung kommen, und zwar seelisch, psychisch und körperlich, ist etwas, was sehr stark gegen den Schmerz ankommt. Das Nervensystem besteht aus einem filigranen Netz von mehr als 100 Milliarden Nervenzellen, das den Körper durchzieht. Die meisten Nerven sitzen im Gehirn. Diese Neuronen sind hochspezialisierte Zellen, die sich weder teilen noch regenerieren können. Aber nicht ihre Anzahl ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit des ganzen Systems und die Schnelligkeit des Informationsaustauschs. Es zählt vielmehr die Verbindungsdichte zwischen den Neuronen. Ein einziges Neuron kann mit tausenden anderer Nervenzellen in Verbindung stehen, sagt der Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer. Und diese Verbindungen, das ist wirklich deren Witz, die ändern sich, wenn sie benutzt werden. Und diese Einsicht, die ist noch gar nicht mal so alt. Also als ich studiert habe, gab es die nicht. Da war das Nervensystem halt, wie es war und fertig. Und heute wissen wir, dass Nervenzellen halt in Verbindungen stehen miteinander und diese Verbindungen sich gebrauchsabhängig ändern. Das heißt, wenn ich Dinge oft denke, wahrnehme, egal was ich eigentlich mache, ändern sich Verbindungen zwischen Nervenzellen und das nennen wir schlichtweg Lernen. Also Lernen ist die Aufgabe von Nervenzellen und zwar genau genommen die Aufgabe der Verbindung von Nervenzellen, die sich ändert, wenn sie benutzt wird. Wenn wir also ein Instrument erlernen wollen, müssen wir viel üben. Durch ständiges Wiederholen von Griffen und Tonabfolgen werden die für diese Bewegungen benötigten Nervenzellverbünde im Gehirn immer mehr vernetzt. Je häufiger ein Neuron A gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden aufeinander reagieren. Im Gehirn entsteht auf diese Weise eine Vielzahl an Autobahnen, an schnellen Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass, um beim Beispiel des Musikinstrumentes zu bleiben, die Finger im Laufe der Zeit die richtigen Bewegungsabläufe quasi automatisch ausführen können. Man kann mittlerweile sogar nachweisen, dass dadurch das Gehirn sich messbar ändert, nämlich zum Beispiel der Platz im Gehirn, den man für die Finger braucht, der nimmt einfach zu, weil die Finger bewegen sich ganz besonders differenziert und ganz besonders feinst. Und deswegen braucht es auch dann, weil mehr Nervenzellen in die Steuerung der Finger mit eingebunden werden. Deswegen gibt es einfach irgendwann mal ein bisschen mehr Platz für die Finger. Wie aber entstehen nun diese Verbindungen zwischen den Nervenzellen? Wie können Neuronen Impulse überhaupt weitergeben? Wie gelangt der Befehl vom zentralen Nervensystem bis zu den Fingern eines Musikers? Greift jetzt ein A und jetzt ein Fis? Den ersten Hinweis auf die Funktionsweise der Reizübertragung im Nervensystem bekam der italienische Arzt und Anatom Luigi Galvani im Jahre 1780. In sein Tagebuch schreibt er: Ich sezierte einen Frosch und legte ihn auf einen Tisch, auf dem eine Elektrisiermaschine stand. Wie nun einer, der mir zur Hand ging, mit der Spitze des Skalpellmessers die inneren Schenkelnerven des Frosches zufällig ganz leicht berührte, schienen sich alle Muskeln derart zusammenzuziehen, als wären sie von Krämpfen befallen. Der andere aber, welcher uns bei den Elektrizitätsversuchen behilflich war, glaubte bemerkt zu haben, dass sich das ereignet hätte, während dem Konduktor der Maschine ein Funken entlockt wurde. Daraufhin wurde ich von einem unglaublichen Eifer und Begehren entflammt, dasselbe zu erproben und das, was darunter verborgen wäre, ans Licht zu ziehen. Luigi Galvani hatte entdeckt, ein elektrischer Impuls brachte den Froschschenkel zum Zucken. Der Mediziner machte dafür ein geheimnisvolles Nervenfluidum verantwortlich, das die Muskelsteuerung ermögliche. Heute weiß man, durch das Nervensystem fließt keine Flüssigkeit. Die einzelnen Nervenzellen sind sogar durch einen winzigen Spalt voneinander getrennt. Damit das System Informationen weiterreichen kann, muss dieser Spalt überbrückt werden. Dazu dient elektrischer Strom. Erhält eine Nervenzelle einen entsprechenden Impuls, dann schüttet sie chemische Botenstoffe aus, sogenannte Neurotransmitter. Diese überqueren den Spalt und lösen in der Nachbarzelle erneut eine elektrische Reaktion aus. Es ist diese chemisch-elektrische Wechselwirkung, die die Kommunikation ermöglicht, sowohl innerhalb des Nervensystems als auch zwischen den Nerven-, Sinnes- und Muskelzellen. Fortwährend entstehen neue Verbindungen in diesem Neuronennetz. Lernen ist sein Prinzip und seine Bestimmung, betont der Gehirnforscher Manfred Spitzer. Und wir können unser Gehirn gar nicht überfordern. Es gibt Leute, die können 50 Sprachen. Das zeigt sehr deutlich, dass es keine Obergrenze gibt. Der Säugling, der braucht so 6 Jahre, bis er eine Sprache kann. Wenn man für jede Sprache 6 Jahre bräuchte, dann wäre einer, der 50 Sprachen kann, ja schon 300 Jahre alt. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, man sieht daran auch sehr schön, das Lernen geht immer besser, je mehr man schon kann. Und das trifft auf alles zu. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Dass wir uns zunehmend auf die Segnungen der Technik verlassen, mögen wir zwar als Entlastung empfinden. Für unser Gehirn ist es aber nicht von Vorteil, meint Manfred Spitzer. Weil unser Gehirn keine Festplatte ist und keine hat. Dadurch nämlich, dass wir es benutzen, kann es immer besser funktionieren. Und je besser es funktioniert, desto besser kann man es benutzen. Ich kann durch Auslagern nicht besser lernen. Insbesondere in den ersten Lebensmonaten und Jahren finden grundlegende Lernprozesse statt, die später auch nicht mehr nachgeholt werden können. Hier bestätigt die Hirnforschung den Volksmund: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es gibt bestimmte Entwicklungsfenster, wo bestimmte Verbindungen im Gehirn einfach geknüpft werden müssen. Und wenn das nicht geschieht, dann bleibt das für den Rest des Lebens aus. Das hat auch seinen Sinn. Sie wollen ja nicht das Sehsystem permanent lebenslang ändern, sondern wenn es mal gut auf die Umgebung passt, dann wollen Sie das so haben, wie es sich dann eben ausgebildet hat. Und genau deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass bestimmte Dinge, nachdem sie mal entstanden sind, dann eben auch fix so bleiben und nicht mehr veränderbar sind. Ein Beispiel: Kindern mit einer Sehschwäche auf einem Auge wird das gesunde Auge abgeklebt. Dadurch nimmt man dem schwächeren Auge die Konkurrenz des Guten und zwingt es zur Arbeit. Unterlässt man das Zukleben, werden im Laufe der Zeit nur noch die Bilder vom scharfen Auge im Gehirn verarbeitet. Die wenigen Verbindungen zwischen dem schwachen Auge und dem Sehzentrum werden abgebaut und keine neuen geknüpft. Das Kind erblindet auf einem Auge. Und das Tragische ist, es bleibt blind und sie können machen, was sie wollen, da geht nichts mehr, weil eben das Sehsystem sich in den ersten 5 Jahren entwickelt und dann fertig ist und dann geht nichts mehr weiter. Wie die Beweglichkeit der Gelenke oder die Leistungsfähigkeit unserer Sinnesorgane, so nimmt auch die Gehirnkapazität im Alter bei den meisten Menschen ab. Der Neurologe Markus Naumann erläutert, weil es zu Veränderungen des Gehirns kommt, zu kleinen Durchblutungsstörungen, zu kleinen Narben, die sich da bilden, aber natürlich auch zu einem Altern von Nervenzellen bei degenerativen Erkrankungen wie Demenzen, dann nimmt natürlich die Fähigkeit des Gehirns, tadellos zu funktionieren, erheblich ab. Bei der Alzheimer-Erkrankung sterben Nervenzellen im Gehirn ab. Die Verbindungen zwischen den Zellen lösen sich auf. Bis zu einem Fünftel seiner Masse kann das Gehirn so verlieren. In der Folge lassen die kognitiven Fähigkeiten nach. Betroffen sind vor allem Menschen über 65 Jahre. Klar ist aber, dass wir dem Gehirn bis ins hohe Alter Gutes tun können. Markus Naumann. Wir wissen natürlich, dass Sport einen sehr positiven Einfluss auf kognitive Funktionen hat. Also gerade bei Alzheimer-Demenz ist das auch ein wichtiger Therapieansatz. Natürlich jegliche Form von kultureller Aktivität, Lesen, Musik hören, selbst musizieren, ja, sind alles Dinge, die das Gehirn sicherlich fit halten. Und natürlich das Vermeiden von schädlichen Einflüssen aufs Gehirn, das kann man gar nicht groß genug betonen. Gerade Alkohol, Drogen, Rauchen führen zu einer erheblichen Schädigung des Gehirns, zum massiven Verlust von Nervenzellen, sodass man allein durch das Weglassen dieser schädlichen Substanzen seinem Gehirn unheimlich viel Gutes tut. Dieser enge Zusammenhang ist aber kaum allgemein bekannt, obwohl die Nerven auch in unserer Alltagssprache eine große Rolle spielen. Der hat Nerven wie Drahtseile. Sie ist nur noch ein nervöses Wrack. Meine Nerven liegen blank. Du bist ja ein reines Nervenbündel. Der hat vielleicht Nerven. Der hat einen Nervenzusammenbruch. Ob jemand zur Nervosität neigt oder eher gelassen bleibt, ist individuell verschieden. Bei einem wird bei geringem Anlass sofort das sympathische Nervensystem angekurbelt. Der andere lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Wie sind diese Unterschiede zu erklären? Der Neurologe Markus Naumann. Das sind Charaktereigenschaften, die sicherlich auch irgendwo ihr morphologisches Korrelat haben, aber diese Eigenschaften beruhen einfach vielleicht auf der individuellen Biografie, auf Dingen, die man im Laufe des Lebens erlernt, erfahren hat, die dann zu der Gesamtpersönlichkeit beitragen. Das sind ganz komplexe Vorgänge, die man sicher morphologisch, anatomisch nicht eindeutig immer eins zu eins zuordnen kann. Weder gibt es in der Medizin die Diagnose Nervenzusammenbruch, noch überhaupt so etwas wie schwache Nerven. Es ist jedoch bekannt, dass zu viel Stress Spuren im Gehirn hinterlässt und dort sogar Nervenzellen absterben lassen kann, sagt der Hirnforscher Manfred Spitzer. Mit Stress ist hier aber nicht ein Ärgernis gemeint, sondern die langfristige Erfahrung, die Dinge nicht im Griff zu haben. Kontrollverlust ist das, was Menschen maximalen Stress macht. Und der wiederum, wenn das immer wieder passiert, wenn ich also immer einen Chef habe, der mich völlig runtermacht oder in einer Beziehung stecke, wo ich nie weiß, wenn ich nach Hause komme, geht das heute gut oder geht es nicht gut, das macht uns Menschen Stress. Das macht, dass Nervenzellen absterben, die wir gut brauchen können, um stark genug zu sein, diesem Stress zu widerstehen. Das sind wir aber immer weniger. Und dann kann es tatsächlich zu einer Entgleisung kommen, die darin letztlich resultiert, dass wir depressiv werden. In der Apotheke von Tobias Müller in Augsburg reichen die Regale mit den Dosen für rund 600 verschiedene Kräuter bis zur Decke. Etliche von ihnen wirken auf das vegetative Nervensystem ein. Johanniskraut als Stimmungsaufheller zum Beispiel oder Baldrian zur Beruhigung. Und auch bei Prüfungsangst können pflanzliche Mittel helfen. Wichtig hier ist natürlich, das darf nicht müde machen. Ein Freund von mir, der hat in der Prüfung mal bald reingenommen, 3 Tabletten und der ist einfach eingeschlafen und am Ende der Prüfung wieder aufgewacht. Und deshalb empfehle ich Baldrian gar nicht in der Prüfung, sondern wirklich die klassischen angstlösenden, aber nicht müde machenden Kräuter wie Lavendel, wie Melisse und als Wirkverstärker hier auch der nicht müde machende gelbe Taubnessel. Das vegetative Nervensystem wird zwar als autonom bezeichnet, aber wir können, das ist erforscht und bekannt, willentlich darauf einwirken. Mithilfe mentaler Techniken lässt sich vieles in den Griff bekommen, zum Beispiel Lampenfieber. Diese Erfahrung machen auch die Musiker von den Augsburger Philharmonikern. Kurz vorm Spielen oder wenn ich im Orchester sitze und ein wichtiges Solo kommt, dann rede ich mit mir selbst eigentlich. Und wenn es schon der Körper kennt, dann hilft es mir eigentlich, wenn ich mir zweimal den Satz sage und dann geht es mir schon viel besser. Das Nervensystem ist ein wahres Wunderwerk an Vielseitigkeit und Kompetenz. Es ermöglicht Instinkt, Empfinden, Intuition, Denken, Verhalten und Handeln. Seine physische Zuständigkeit beginnt nicht bei der Atmung und endet nicht beim Zwerchfellreiz. Es ist unser zentrales Steuerungsorgan und die Schnittstelle zwischen Körper und Geist. Alles ist letztlich reine Nervensache. Sie hörten reine Nervensache, das Entscheidungs- und Kommunikationssystem des Körpers von Susanne Hofmann. Es sprachen Katja Amberger, Johannes Hitzelberger und Martin Vogt. Ton und Technik Christiane Schmidbauer, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.